What's up, man? Feel the rhythm. Ah, 112 Music. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Yo, this is easy. I don't wanna lose you, baby. Ich will dich nicht verlieren. Yeah. Immer wieder lieb ich meine Freundin als meine Schwester. Egal ob an Ostern oder an Silvester. Denn mein Planet ist wenig besser. Natürlich mit euch zusammen als telepathische Ständnis. Und setzt euch mit Sensibilität in Kenntnis. Die Neugeborene hat ihr bestes Geständnis, dass sie immer wieder mütterliche Liebe verdammt. Und ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Ja, der MC Easy Week, der Flash Team und die Community. Die Leute, die ihr kennt, die M und Namen nennt. Easy Week hat nichts verpennt, der hat nichts verpennt. Er brennt seine Kippe und denkt, er kann sein. Den Leier von Judah an seine schwarze Rune, an die Arme dieser Welt. Auch er hat kein Geld, der spielt, ja, der spielt, ja, der spielt. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Mein Freund ist meine Schwester. Egal ob als Planet, Tester oder Bester. Ich sag mal so, wir gehen nur zur Modenshow. Denn wir machen hier richtig Werbung klar. Auf den Superstar komm ich immer wieder klar. Immer wieder mit meinen Freunden geh ich in die Stadt bei Freunden. Irgendwann sind die alle schwarz wie die Neger. Und ich bin hier auf jeden Fall der krasseste Pfleger. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Ich sag mal so, die meisten Filme sind wie ein Knast. Und daraus musst du dich befreien und in die Szenerie mitten reinschreien. Hey, du bist hier nicht allein, du bist hier ein Pfleger, ein Planetenpfleger. Du bist ein echt korrekter Pfleger. Ich bin hier der Oberpfleger, ich pflege euch mit dem Mikrofon. Kennt ihr denn schon mal hier das teure Mikrofon? Wollt ihr es kaufen oder wollt ihr euch lieber mal besaufen? Ich sag mal so. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren.